Sie hat gerne ja gesagt. Sie hat oft hol ja hi, hol ja hi, hol ja hi. Schon geklagt hol ja hi, weil sie nie ein Mann drum fragt. Nicht ein Wanderer blieb ihr stehen, wenn er diese Macht gesehen. Jeder sagte sich verwundert so. Lockte sie mich auch ins Haus, niemals fand er mich vertraut. Sie war ruhig an dem Busen der Natur. Auf der Alm hol ja hi, hol ja hi, hol ja hi. Und ne Magd, hol ja hin, die hat gerne ja gesagt.